wohl zu schnell. Der Chef stand höhnisch grinsend im Gebäudeeingang. Herr, ich darf Sie heute endlich feuern, Gott sei Dank! Zurück zu Hause, Fernseher an, genug gesehen, Fernseher aus. Der neueste Müll von irgendeinem Typ im Weißen Haus. Was für ein Scheißtag ist das heute wieder? Da hilft kein Job und keine tausend Bankrottlieder. Ich will den Trimmel und ich will alles nieder. Und finde mich in einem Trümmerhaufen wieder. So, das hat's jetzt gemacht. Was für ein Scheißtag!